Wien 2, Janinplatz 4. In diesem Haus hatte der Verein Esther zur Unterstützung armer Bräute seinen Sitz. Während Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts jüdische Mädchen und Frauen unter den ersten waren, die nach höherer Bildung und beruflicher Selbstständigkeit strebten, war es für traditionelle jüdische Familien immer noch wichtig, für ihre Töchter eine respektable Partie zu finden. In früheren Zeiten wurden die Ehen von den Vätern arrangiert. Im Gegenzug dazu, dass die Familie des Bräutigams die Zukunft des Paares sichern würde, steuerte die Familie der Braut einen vertraglich vereinbarten Teil zu ihrer wirtschaftlichen Absicherung bei. Deshalb war es üblich, dass die Familie der Braut eine ansehnliche Mitgift einbrachte. Natürlich waren nicht alle jüdischen Familien in der Lage, ihre Töchter mit einer großen Mitgift auszustatten. Zur Unterstützung armer Bräute wurden deshalb Mitgiftgesellschaften gegründet. Eine solche Mitgiftgesellschaft war auch der Verein Esther, der 1927 gegründet worden war. Aus einem Schreiben der Vereinsleitung im März 1931. Sehr geehrte Mitglieder, Gönner und Freunde, die Gründung und der Ausbau unseres Vereins fällt in die Zeit der allgemeinen schweren wirtschaftlichen Krise. Und nur der wirklichen Fürsorge und unermüdlichen Arbeit unserer Vorstandsmitglieder ist es gelungen, produktive Hilfe leisten zu können. Durch die Opferwilligkeit unserer Mitglieder und Gönner ist uns die Möglichkeit geschaffen worden, während des kurzen Bestandes unserer Institution 90 armen, verlassenen Halb- und Ganzwaisen zur Schaffung eines eigenen Hausstandes beizutragen. Der Verein wurde 1938 wie alle anderen jüdischen Vereine behördlich aufgelöst. Hanne Irom und Guster Türkel waren Mitglieder des Vereinsvorstandes. Hermine Kramm und Sophie Kramm hatten in diesem Haus zusammen mit anderen 30 Menschen, die deportiert wurden, ihren letzten Wohnsitz.